Blauer ab 15 telefonieren, Fernsprecher, Teleruf, Cottbusser Damm, Ecke Lachmannstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Coffee-to-go-Becher, in dem ein Tempotaschentuch und ein Teebeutel versenkt wurde. Und dieser Coffee-to-go-Becher trägt die Aufschrift: Wir machen frisch günstig. Bug Factory, www.bugfactory.de. Ansonsten, außer den üblichen Kronkorken und Zigarettenkippen sowie einer kleinen Plastikflasche der Firma Danone mit der Aufschrift Hayat Levit Seftali Aromali Gazes Easycheck hier am Cottbusser Damm, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.